Ich hätte heute beinahe mein Skateboard zersägt, denn es ist mit von dir gemalten Bildern beklebt. Habe auf deine Freundschaft gehofft, doch wie so oft war die Suche danach wie ein Irrgarten ohne Sinn, weil ich so bin, wie ich bin.